Mein Bart, der trinkt, das ist gewiss. Ich finde das nicht richtig toll, dass er dabei so maßlos ist. Der Bart ist ständig voll. Er ist ein Vollbart. Er ist ein Vollbart. Der Bart, den ich hab, ist ein Vollbart. Er säuft wie ein Loch, er säuft geschwind. Ob ich das hier aufbausche? Nein, er säuft Tequila und Absinth. Ist dauerhaft im Rausche. Er ist ein Rauschebart, er ist ein Rauschebart. Der Bart, den ich hab, ist ein Rauschebart. Mein Bart hat eine Katze und er macht ihr alles nach. Die Katze, die kommt übrigens aus Frankfurt. Und wenn die Katze schnurren tut, dann tut der Bart es auch. Und so schnurrt und schnurrt der Bart und schnurrt und schnurrt. Er ist ein Schnurrbart, er ist ein Schnurrbart. Der Bart, den ich hab, ist ein Schnurrbart. Der Bart, den ich hab, nimmt ein Fußbad.